Herren, ich habe Ihnen hier ein Lied mitgebracht aus meinem Zyklus, mit denen sei lieber vorsichtig. Also ich habe mal so die 12 Jahre Revue passieren lassen und mir sind so fast keine Veränderungen eingefallen. Das fast können Sie auch schon wieder streichen. Tja, einfach mal gut zuhören, was ich hier vortrage und vielleicht merken Sie ja, dass ein bisschen Wahrheit dran ist. Die Söhne von Milka haben wieder zugeschlagen, Honnys Enkel in diesen Tagen bauen ein Regime nach alten Methoden. Jeder, der rebelliert, prügelt man zu Boden. Die Mauern sind zerbrochen vor 12 Jahren. Der Boden unserer Heimat nährte nur Barbaren, die der Schlicht übernahmen und das Gute wegschließen. Das Volkes Knechtschaft sie doch mit Sekt begießen. DDR, SED, alles beim Alten in der B. Muss ich vorsichtig sein. DDR, SED, alles beim Alten in der B. Wo bleibt denn die Moral dieser deutschen Geschichte? Die Moral gibt's nur am Ende und das Ende gibt es nicht. Das Reich längst am Boden, Sinn der fahrenden Raum, sich der Doppel-Dreistern aus, es ist kein Traum. Deutschland hielt in fremde Mächten und die sind bekannt. Die Randstift der Kultur sind die Herren hier im Land. Ich kann nicht länger warten, ich muss mich doch erheben, weil wir sind das Volk und Deutschland muss doch leben. Ich muss dazu sagen, wirklich. Tja, wenn die Leute das mal einsehen würden, aber dann sehen die alle nicht. Vielleicht bei der nächsten Jahrzehnt kann ich da auch mal anlesen. DDR, SED, alles vom Alten in der B. Bin ich mir vorsichtig. DDR, SED, alles vom Alten in der B. Schreien Sie das nochmal da, das alles nochmal streichen, bitte. Die Anzeige der Wahl. Ja, meine Damen und Herren, so ist das und so wird es auch immer sein. Und so Unrecht habe ich, glaube ich, nicht mit den Worten, die ich hier preisgebe. Wer weiß, was das wieder für eine Verhandlung wird. Dann gibt es wieder den Richter, man sieht immer das Fenster auf. Tja, und Justiz, diese Hurli, lügt ja so und so das Blau vom Himmel. Also der Vergleich wäre echt gut. Naja, ist Schwarz-Schimmel. Und das Lachen ist mir seit 89 völlig vergangen. Tja, und also die Stacheldrahtzäune und die Scharfschützenposten, die sind heute geistige Natur, doch die Kettenrosten. Ja, und wo Galgen sich schnüren, entsteht Revolution. Und wenn das Volk erkennt, dass es das Volk ist, dann ist der Sieg vielleicht der eigene Wohnung. Meine Damen und Herren, ich könnte wirklich die ganze Nacht erzählen. Sie würden vielleicht es nicht verstehen, aber dennoch sagen, ich denke genauso. Und tja, dann werde ich mich jetzt zurückziehen. Ja, die letzten Kontakte können sich dann ja alleine holen. Ich werde da mal, ne? Tschüss. Damit möchte ich nichts zu tun haben, wirklich nicht. Da möchte ich überhaupt nichts mehr zu tun haben.